Esther der König und Haman kamen. Sie aßen mit Königin Esther. Am zweiten Tag fragte der König Esther. Was ist dein Wunsch, Königin Esther, sagte er. Ich gebe es dir, auch die Hälfte meines Reiches. Dritte Königin Esther antwortete. Sie sagte, wenn du mich magst, König, dann rette mein Leben. Rette auch das Leben meines Volkes. Vierter jemand hat uns verkauft. Man will mich und mein Volk töten. Wenn wir nur Sklaven wären, hätte ich nichts gesagt. Aber der König verliert viel Geld. Der Feind soll bestraft werden. Fünfter König Ahasveros fragte Königin Esther, wer ist dieser Mann? Wer hat das getan? Sechster Esther sagte, der Feind ist der böse Haman. Haman bekam Angst vor dem König und der Königin. Siebter der König stand wütend auf. Er ging in den Garten des Schlosses. Haman blieb stehen. Er bat Königin Esther um sein Leben. Er wusste, der König würde ihn bestrafen. Achter der König kam aus dem Garten zurück. Haman war auf Esthers Bett gefallen. Der König rief, will er der Königin in meinem Haus etwas antun? Sofort bedeckte man Hamans Gesicht. Neunter Herbona, ein Diener des Königs, sagte, Haman hat einen Galgen gebaut. Er ist für Mardachai. Mardachai hat dem König geholfen. Der Galgen ist sehr hoch. Er steht in Hamans Haus. Der König sagte, hängt Haman dort auf. Zehnter Mann hängte Haman an den Galgen. Haman hatte ihn für Mardachai gebaut. Der König war nicht mehr wütend.